Paris-Plage, das ist Freizeitvergnügen für die Pariser, die Daheimgebliebenen, die, die nicht reisen können oder nicht reisen wollen. Die Stadt treibt dafür großen Aufwand. Sand, Strandkörbe, Tanz- und Sportflächen werden angeboten. Am rechten Ufer der Innenstadt auf Höhe des Rathauses begann es 2002. Später kamen Flächen am linken Seineufer im Osten und an den Kanälen in den nördlichen Arbeitervierteln dazu. Gut einen Monat lang wird gespielt, getanzt, aber nun ist das Strandvergnügen der französischen Hauptstadt, ist Paris-Plage, Schauplatz eines scharfen politischen Streits. An diesem Donnerstag stehen die Strände in Paris unter dem Motto Tel Aviv an der Seine. Auf Einladung der Bürgermeisterin Anne Hidalgo will sich die israelische Hafenstadt mit ihrer Kultur, mit Speisen und Musik präsentieren. Seit Tagen hat sich dagegen Protest in den sozialen Netzwerken aufgebaut. Von sachlichen Argumenten bis hin zu antisemitischen Bemerkungen ist alles dabei. Eine Petition im Internet will zwischen 16.000 und 19.000 Stimmen gegen das Fest gesammelt haben. Wortführerin der Gegner ist die Stadträtin der Linkspartei, Danielle Simonet. Ich finde es unanständig, die sommerliche Strandstimmung von Tel Aviv zu feiern, ein Jahr nach den Massakern im Gazastreifen. Und mir scheint, man hätte ein Friedensfest organisieren müssen und nicht eine Unterhaltungsshow, die die dramatische Lage in Gaza kaschiert. In einem Namensartikel der Internetzeitung Mediapart legte Simonet gestern, gemeinsam mit dem Rat der Region Île-de-France, Éric Coquerel, ihre Argumente noch einmal auf den Tisch der Bürgermeisterin von Paris, die das Fest initiiert hatte, da Tel Aviv Partnerstadt von Paris ist. Man kann heute keine Beziehungen zum Staat Israel oder zur wirtschaftlichen Hauptstadt des Landes haben, als wäre nichts, sagte Coquerel der Nachrichtenagentur AFP. Die Sache sei diesmal anders als in anderen Jahren, als Paris-Plage die Strände der Copacabana oder der französischen Überseegebiete gefeiert habe. Majid Mezaouden, linker Abgeordneter in der Gemeinde Saint-Denis im Norden von Paris, schrieb auf seinem Blog: Tel Aviv, an den Ufern der Seine, das ist kein Strandfest, sondern eminent politisch. Die israelische Hafenstadt, das ist nicht Ibiza. Und auch die französische Organisation Solidarität mit Palästina kritisierte, Paris betreibe Marketing für Israel. Bürgermeisterin Anne Hidalgo verteidigte sich mit einem Namensartikel in der Zeitung Le Monde. Ihr Motto sei ermuntern statt tadeln, austauschen statt boykottieren, Dialog führen statt exkommunizieren. Tel Aviv sei zudem die Hauptstadt der Opposition in Israel. Hidalgo verwies auf die engen kulturellen und wirtschaftlichen Kontakte zwischen Paris und der israelischen Hafenstadt. Das ändere nichts an ihrer Unterstützung für das palästinensische Volk. Die Präsenz von Tel Aviv bei Paris-Plage unterstreicht lediglich die Feierstimmung, kostenlose Konzerte. Es handelt sich nicht um eine politische Initiative. Es gibt da keine Debatten. Es geht nur darum, den Parisern die Stadt Tel Aviv zu präsentieren, verteidigte Bruno Julliard für das Bürgermeisteramt das Fest. Und wie seine Chefin hofft auch er, dass die Pariser zahlreich erscheinen werden. Die Sicherheitsbehörden sind jedoch in Alarmstimmung. Mindestens 300 Beamte zusätzlich sollen die Ufer der Seine heute sichern. Die Angst vor Ausschreitungen ist groß. Vor genau einem Jahr hatten in der jüdisch geprägten Gemeinde Sarcelles, nördlich von Paris, junge Muslime als Reaktion auf die Ereignisse im Gazastreifen eine Synagoge angegriffen. Es war zu Straßenschlachten gekommen. Die Organisation und Antisemitismus-Beobachtungsstelle BNVCA beglückwünschte auf ihrer Internetseite den, Zitat, Mut der Bürgermeisterin von Paris. Das Fest könne helfen, ein anderes Image von Israel zu vermitteln. Den Präfekt von Paris forderte der jüdische Verband auf, für Sicherheit zu sorgen. Es habe zahlreiche Drohungen von palästinensischen Gruppierungen gegeben. Parlamentspräsident Claude Bartolon appellierte unterdessen an die Vernunft aller Beteiligten. Er glaube nicht, sagte der Sozialist im Fernsehsender ITLE, dass es zu Ausschreitungen komme. Trotz der Proteste würden am Ende alle zur Vernunft kommen. Die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, habe das sehr gut gemacht. Anne a très bien fait.